10.000 Amerikaner, Engländer und auch Franzosen sind in diesen Monaten in Deutschland gewesen und konnten mit eigenen Augen die Feststellung treffen, dass es kein Land der Welt gibt mit mehr Ruhe und mehr Ordnung als das heutige Deutschland und dass in keinem Land der Welt die Person und das Eigentum höher respektiert werden können als in Deutschland, dass allerdings auch vielleicht in keinem Land der Welt ein schärferer Kampf geführt wird gegen diejenigen, die als verbrecherische Elemente glauben, ihre niederen Instinkte zu Ungunsten ihrer Mitmenschen frei austoben lassen zu können. Diese und ihre kommunistischen Helfershelfer sind es, die sich heute als Emigranten bemühen, ehrliche und anständige Völker gegeneinander zu hetzen.